Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Volkstädt, 27. Juli 1788. Die Wunderkräfte des Karlsbades werden sich nun bald an dir bewiesen haben, wenn auch nicht die des Wassers, doch die des Neuen und des Geselligen, das in reichem Maße auf dich regnen wird. Doch glaube ich, dass ihr euch alle nicht sehr lange von Hause halten könnt, ohne euch schmerzlich wieder in eure blaue und lilafarbene Stube zu sehnen. Ich bin begieriger, wie das Bad den Frauen bekommen wird, denn da deine Natur nicht so eigensinnig und wunderlich ist, als das närrische Ding von weiblicher Komposition, so wird das Bad auf dich auch nur flach wirken, und deine Natur hilft sich am Ende am besten selbst. Neugierig bin ich, was für Menschen du gefunden haben wirst. Du hast mir nicht geschrieben, ob Sophie auch mit euch nach dem Karlsbad gereist ist und wie lang sie überhaupt bei euch zu bleiben gedenkt. Du hast mich ungeduldig gemacht, sie von Person kennenzulernen, und ich wünschte, dass du mir mehr Spezielles von ihr schriebest. Tue es doch in deinem nächsten Briefe und sage mir, ob du wohl glaubst, dass sie eines von denen Geschöpfen sei, für die ich Sinn habe. Ich habe mich hier noch immer ganz vortrefflich wohl, nur entwischt mir manches schöne Stündchen in dieser anziehenden Gesellschaft, das ich eigentlich vor dem Schreibtisch zubringen sollte. Wir sind einander hier notwendig geworden, und keine Freude wird mehr allein genossen. Die Trennung von diesem Hause wird mir sehr schwer sein, und vielleicht desto schwerer, weil ich durch keine leidenschaftliche Heftigkeit, sondern durch eine ruhige Anhänglichkeit, die sich nach und nach so gemacht hat, daran gehalten werde. Mutter und Töchter sind mir gleich lieb und wert geworden, und ich bin es ihnen auch. Es war recht gut getan, dass ich mich gleich auf einen vernünftigen Fuß gesetzt habe und einem ausschließenden Verhältnis so glücklich ausgewichen bin. Es hätte mich um den besten Reiz dieser Gesellschaft gebracht. Es sollte mich wundern, wenn euch diese Leute nicht sehr interessierten. Beide Schwestern haben etwas Schwärmerei, was deine Weiber nicht haben, doch ist sie bei beiden dem Verstande subordiniert und durch Geisteskultur gemildert. Die Jüngere ist nicht ganz frei von einer gewissen Koketterie d'esprit, die aber durch Bescheidenheit und immer gleiche Lebhaftigkeit mehr Vergnügen gibt als drückt. Ich rede gern von ernsthaften Dingen, von Geistesweben, von Empfindungen. Hier kann ich es nach Herzenslust und ebenso leicht wieder auf Possen überspringen. Ich konnte es nicht ganz vermeiden, auch andere Menschen hier kennenzulernen, doch ist es bis jetzt noch gnädig zugegangen. Ein Original ist darunter, das sich aber weniger schildern lässt. Der Herr von Kettelhort, der Minister und eigentliche Landesregent, eine groteske Spezies von Menschen und eine monströse Komposition von Geschäftsmann, gelehrten Landjunker, Galantom und Antike. Als Geschäftsmann soll er vortrefflich sein und dabei tragen wie ein Esel. Sein größter Anspruch geht aber auf gelehrte Wichtigkeit. Er hat eine Bibliothek angelegt, die für einen Particulier erstaunend groß, dabei aber zu keinem Zwecke ganz brauchbar ist. Sie enthält schöne und selbst rare Werke in allen Fächern, aber keins ist nur leidlich komplett. Da es ihm mehr um Menge, die ins Auge fällt, als um einen vernünftigen Gebrauch zu tun war, so hat er alles durcheinander gekauft. Aus der Geschichte habe ich treffliche Werke da gefunden und im Fache der alten Romane aus dem Mittelalter mag wohl das meiste zu finden sein. Die Anlage von außen fällt gut ins Auge, der Saal und der Eintritt ist fürstlich. Die Bibliothek würde ich übrigens, wär's auch nur, um in dem alten Schutt der Romane und Memoir ein Goldkörnchen auszuwählen, fleißig besuchen, wenn der Wirt zu vermeiden wäre. Aber zum Unglück ist er äußerst eitel, besonders auf Gelehrte oder gar berühmte Bekanntschaften, und man wird ihn nicht los, nachdem er in Erfahrung gebracht hat, dass ich seine Bibliothek gelobt habe, musste ich ein Souper bei ihm aushalten, und er ließ meinen Burschen von der Gasse auffangen, mich nach Volkstädt mit Wein zu regalieren. Herder wird nun bald Weimar verlassen. Diese Tage nahm er auf der Kanzel Abschied. Ich weiß nicht, ob ich dir schon geschrieben habe, dass ihm vor einiger Zeit von unbekannter Hand 2000 Taler sind zum Geschenk gemacht worden, welches ihm bei der großen Zerrüttung seiner Umstände äußerst wohl getan hat. Findest du nicht, dass dieses eine äußerst vortreffliche Handlung ist? Ich bewundere den unbekannten guten Mann, der eine schöne Handlung an einem so gut gewählten Gegenstand ausgeübt hat. Herder hat in seiner Abschiedsrede dem Unbekannten auf der Kanzel gedankt, und ich finde, dass er das gut gemacht hat. Es ist eine edle Dankbarkeit, die dem Geber genugtuend sein kann, und sie schickt sich für Herder nach dem Gebrauche, den er von der Kanzel macht. Er wendet sich an die Quelle des Guten, weil er das Werkzeug nicht wissen soll. Von Weimar habe ich schon viele Wochen nichts, doch wird dieser Tage Frau von Stein hierher kommen, die mir von Goethen erzählen soll. Frau von Kalb ist in Meiningen. Huber hat mir auch geschrieben, ich ärgere mich über mich selbst, dass ich über sein Stillschweigen so empfindlich habe sein können. Wie ungerecht kann man sein gegen andere, und wie viel hätte man sich selbst zu vergeben. Adieu, schreibe mir bald, ich erwarte heute einen Brief. Möchte dir der Himmel ihn eingegeben haben. Grüße die andern. S. Ich breche meinen Brief noch einmal auf. Den deinigen aus dem Karlsbad habe ich erhalten. Das Resultat von dem, was du schreibst, ist also, dass dir's im Karlsbad nicht sonderlich gefällt, aber dass du wohl bist, ist umso besser. Lass mich doch wissen, wann ihr wieder abzugehen gedenkt. Nach Weimar werde ich doch wohl nicht so bald kommen. Es ist eine kleine Tagereise hin, und es sind der Orte, nach denen ich meinen hiesigen Leuten habe versprechen müssen, Partie mitzumachen, so viele, daß mir keine Zeit für so große Exkursionen übrig bleibt. Ich bin sehr neugierig auf ihn, auf Goethe. Im Grunde bin ich ihm gut, und es sind wenige, deren Geist ich so verehre. Vielleicht kommt er auch hierher, wenigstens nach Kochberg, eine kleine Meile von hier, wo Frau von Stein ein Gut hat. Die niederländische Geschichte wird nach dem angefangenen Plane 6 Bände. Der erste hat 32 Bogen. Nun urteile, es wird alles auf die Aufnahme des ersten Versuchs ankommen, ob ich in dem Fache verharre. Wenn ich aber auch nicht Historiker werde, so ist dieses gewiss, dass die Historie das Magazin sein wird, woraus ich schöpfe oder mir die Gegenstände hergeben wird, in denen ich meine Feder und zuweilen auch meinen Geist übe. Huttens Geschichte ist noch nicht im Reinen, aber der erste Plan hat wichtige Veränderungen erlitten. Im Juliusstück des Merkurs stehen Briefe von mir über den Carlos. Schreibe mir deine Meinung darüber. Vergiss nicht, mir von der Bäcker zu schreiben. Grüße mir alle. Adieu. S.